Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei den Lästerschwestern. Robin Blase und David Hein. Sehr schön. Und uns gegenüber sitzt, na, habt ihr es an der Stimme erkannt, der Etienne Gardet, ja, euer Lieblings-Shitstorm-Verursacher, möchte ich fast sagen. Deswegen haben wir uns gedacht, laden wir den Eddie doch mal ein. Wir sind jetzt hier nämlich gerade bei den Rocket Beans in Hamburg und wer wäre besser geeignet als du? Wir haben ja schon auch eine lange Historie. Ja, eigentlich jeder, vermutlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich freue mich sehr, weil ich bin ja auch wirklich großer Fan von eurem Podcast, wisst ihr. Ja. Und es ist eine Ehre für mich, hier dann auch mal zu sitzen und mit euch ein bisschen abzulästern. Wir kommen gleich auf weitere Lästerthemen, möchten aber noch ganz kurz sagen. Hashtag Werbung, der Sponsor der heutigen Folge ist der Pass. Das ist die neue. Sag mal, ist hier alles nur noch Werbung, Robin? Ja, das ist ganz alles, kurz. Alles nur noch Werbung. Ja. Und zwar, genau, der Pass, das Sellout. Ist ein. Er versucht es aber. Ich muss durchpushen. Nein, der Pass ist eine neue Serie von Sky, eine Originalproduktion, das war eine deutsche und sieht wirklich gut aus. Ja. Es ist eine Krimiserie, Thriller, würde ich sagen. Es geht um zwei Kommissare, die an der Grenze von Österreich zu Deutschland einen Serienmörder fassen wollen, der wiederum einen Krampus so ein bisschen personifiziert. Also ich glaube, Krampus ist doch der böse Weihnachtsmann. Nikolaus, Nikolaus. Ja. Es bricht die rote Jahreszeit an. Ich muss sagen, so bildlich, also wenn man die rote Jahreszeit ist irgendwie der. Ich will keinen Witz machen. Ich habe mich nur gefragt, weil ich das heute auch auf Plakaten gesehen habe. Das scheint irgendwie der Slogan. So ein bisschen, ja. Also es ist auf jeden Fall sehr blutig und es bildlich, finde ich, erinnert es mich sehr an so skandinavische Thriller, die ich ja wirklich sehr schätze. Ja, und ich finde, dass man so eine gute deutsche, so eine richtig gute deutsche Krimiproduktion mit coolen Bildern und so, da braucht es mehr von. Könnt ihr haben für 4,99 bis Ende Februar. Könnt ihr das streamen. Alle Folgen schalten sich morgen, also am 25.01. frei. Könnt ihr zusammen alle bingen und ja, könnt ihr natürlich auch alles andere gucken, was es beim Sky Ticket gibt. Zum Beispiel alle Folgen Game of Thrones, um euch vorzubereiten auf die neue Staffel. Da, bei den einen bricht der Winter an, bei den anderen die rote Jahreszeit. 2019 bewegt sich so einiges. Ist ja auch Januar, da muss man sich unter eine Decke kuscheln und eine spannende Serie gucken. Unter bit.ly/derpass2 findet ihr das. Oh Gott. Genau, und falls euch dieser Link zu kompliziert ist, einfach bei uns in den Instagram-Profilen, da ist er auch in der Bio verlinkt. Und schon nochmal Werbung für die eigenen Social Media. Wir bauen ab, möchte ich mal so sagen. Aber zum Glück haben wir eine moralische Instanz hier bei uns. Eddie, kommen wir zu dir. Du hast ja auch, möchte ich nochmal erwähnen, du hast ja auch einen Erfolgspodcast. Du machst das mit Jochen zusammen, Jochen Dominikus. Und Georg Zahl. Nämlich den Podcast ohne richtigen Namen. Ja. Wart ihr zu faul? Ja. Ja, sehr gut. Wir waren nicht nur zu faul, sondern einfach schlicht zu unkreativ. Und der hieß eigentlich, in der ersten Folge hieß er, glaube ich, noch der Podcast ohne Namen. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, Pon? Dann habe ich gedacht, wir sind nur ein R davon entfernt, interessant zu wirken. Okay. Und haben dann das R in Klammern gesetzt und den Podcast ohne richtigen Namen gemacht, weil wir dann die fantastische Endung Porn haben. Und ganz ehrlich, ich habe meine ganze Karriere im Prinzip immer vermieden, so großartig Clickbait-Titel mäßig irgendwie was zu starten. Aber warum nicht auch mal einen Podcast Porn nennen und gucken, wie weit es einen bringt? Ja, sehr gut. Ihr seid ja auch ein, ich finde die Mischung bei euch so super, weil gerade bei Georg du bist ja auch so Kodderschnauze, haben wir letztes Mal festgestellt. Ja. Aber Georg hat auch so diesen tiefen Sarkasmus, so dieses sehr triefige. Ja, Georg ist vor allen Dingen ultra rational, also fast schon eine Maschine, der wirklich so ein bisschen Data-mäßig von Star Trek ist. Also nicht als hochintelligent, vielleicht einer der intelligentesten Menschen, die ich so kenne. Mhm. Und aber so total analytisch und so ein bisschen Rain Man-mäßig fast schon unterwegs. Aber interessiert, wenn er sich für eine Sache interessiert, dann fuchst er sich da halt so richtig in die Materie rein. Und das ist halt dann bei Georg sehr interessant. Und Jochen ist halt einfach für sein hohes Alter enorm, wie soll ich sagen, so vital. Ja, er ist einfach auch wirklich ein, und das will was heißen, wenn ich das sage, ein sehr verpeilter Mensch. Also wirklich so klassisch verpeilt, vergisst dauernd, was muss nochmal die Treppe hochrennen. Er ist ja auch mein Nachbar, also er wohnt ja direkt im gleichen Haus wie ich gegenüber. Und Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Mischung. Ja. Mich hat das total gewundert, ich hatte gehört von Robin, glaube ich, weil der dich irgendwo getroffen hatte, meinte so, ey, der Eddie hat mich angesprochen, meinte, er hört unseren Podcast total gerne. Und ich kenne dich ja nun auch ein bisschen und weiß, dass du mit dieser ganzen YouTube-Materie und gerade diesen Influencer-Quatsch, da hast du ja gar nichts mit am Hut. Und das interessiert dich alles. Deswegen wundert mich, dass du das hörst. Ja, weil es ist ja irgendwie ein Stück weit auch mein Job, ja. Und ja. Ich werde ja auch immer häufiger damit konfrontiert und man ist ja irgendwie, wir sind ja hier bei Rocket Beans immer so irgendwie so ein Zwischending. Keine Welt will uns wirklich, YouTuber wollen uns nicht, Fernsehen will uns nicht. Irgendwie ist man so immer so ein Hybrid. Wir nehmen nicht bei den Podcastern auf, offiziell. Ja. Ja. Wir hatten letzte Woche auch über dich gesprochen, muss auch mal sein. Und bevor wir das Thema jetzt hier im Podcast nochmal aufmachen, empfehlen wir euch am ehesten, wir haben nämlich vorhin schon bei Moin Moin, haben wir für euch aufgezeichnet, es kommt, glaube ich, jetzt auch. Ja, am selben Tag, also heute Donnerstag, ja. Der 24.01. quasi. Genau, da könnt ihr euch das nochmal anschauen, da haben wir eine Stunde nochmal geredet. Du bist ja ähnlich wie ich, ne? Da machst du den Mund auf und dann ist es wieder passiert, kann durchaus mal vorfallen. Ja, natürlich. Also ich mache halt auch einfach Quatsch und gerade bei so Moin Moins oder so setze ich mich ja einfach 45 Minuten hin ohne großen Plan und laber einfach drauf los und wenig davon ist fundiert. Wenig davon ist wirklich mit viel Gedanken ausgeschmückt, wie man auch merkt. Und bei so und Tweets halt auch. Ich habe halt Twitter immer so verstanden, zumindest war das früher so, dass du da einfach das, was dir gerade so durch den Kopf schießt, einfach rausballerst. Deshalb gibt es ja auch dann, weiß ich nicht, ich habe gerade Durst-Tweets oder ich sitze gerade auf dem Klo oder es gibt halt auch total Sinn, oder was heißt auch, es gibt größtenteils sinnlose Tweets. Und in dieser Form von Twitter-Sozialisierung bin ich halt groß geworden, behalte das eigentlich auch immer noch bei, dass ich halt einfach irgendwas rausrotze. Wir hatten es vorhin im Moin Moin, hattest du das schon so gesagt, eine Sache zu sagen, die du auf der einen Seite so meinst, wie du sie meinst, aber die anderen greifen sie so auf, wie sie denn meinen. Und so prallen da zwei Realitäten aufeinander. Also damit das jetzt nicht missverstanden wird, also ich finde, man kann es auch in die andere Richtung formulieren. Also ich finde es ja gut, dass immer mehr Leute darauf achten, dass man achtsam miteinander umgeht. Mhm, ja, aber gleichzeitig, das hatten wir in Moin Moin auch besprochen, gibt es so ein bisschen die Gefahr, finde ich, dass in diesem, finde ich, sehr positiv gedachten Zwang, dass man ja auch oft andere schützen möchte. Also ganz oft sind ja die Leute, die sich aufregen, zum Beispiel gar nicht betroffen. Also zum Beispiel Leute, die sich über Homophobie aufregen, sind nicht homosexuell. Oder Leute, die sich über Rassismus aufregen, sind eigentlich weiß. Und das sind halt so Dinge, die, das finde ich ja edel und gut, dass man sich für andere einsetzt und da dazwischen springt. Gleichzeitig diesen Drang sozusagen bei allem sofort das Negativste von dem Gegenüber zu vermuten und zu denken, der hat das doch jetzt bestimmt rassistisch gemeint, wir müssen den dafür bestrafen und fertig machen. Das muss doch nicht mal negativ sein, es reicht ja schon, wenn du einfach allem ein unglaubliches Gewicht beimisst, was vielleicht gar nicht da ist. Das, finde ich, macht es schon so ein bisschen, macht aus so einer Plattform wie Twitter, die eben meiner Meinung nach, zumindest früher, als es auch nur 140 Zeichen waren und keine Threads gab und so weiter, da war das alles noch so ein bisschen, ja, halt irgendwie klar, Quatsch. So, und mittlerweile ist es aber wirklich so ein Kanal geworden, der schon fast so politische Konsequenzen mit sich zieht. Und klar kann man sagen, er ist halt so, musste halt dann mit der Zeit gehen. Du hattest ja vor einer Weile auch, war es, glaube ich, so, dass über diese Titanic-Geschichte dir da irgendwie auch so eine kleine Sexismus-Debatte angeheftet werden sollte. Da ist es dann halt tatsächlich super gut, dass ihr euren Podcast zum Beispiel habt. Ich hatte den da auch gehört, wo du dich dann auch nochmal dazu äußern kannst. Die Chance wird dir auf Twitter gar nicht gegeben. Ja, es ist vor allen Dingen auch gut, dass ich mein eigener Chef bin sozusagen und unabhängig bin. Weil wenn ich jetzt, weiß ich nicht, angestellt wäre irgendwo, was weiß ich, bei irgendeinem Sender oder so. Für solche Konzerne sind solche Shitstorms natürlich gefährlich. Und das habe ich auch im Podcast gesagt, auch für Rocket Beans ist es natürlich gefährlich oder was heißt gefährlich, nicht schön, wenn man plötzlich in so eine Ecke gedrängt wird, weil wir wissen alle, wenn erst die Behauptung erstmal steht, dann ist das erstmal so. Siehe Kachelmann, siehe Türk. Also du kannst ganz schnell jemanden in eine Ecke stellen, die verlieren alle ihre Jobs, die sind gebrandmarkt for life, wenn du so willst. Ich will mich jetzt nicht mit denen auf eine Stufe stellen oder Rocket Beans, aber man sieht, wie leicht es eben geht. Sicherlich trifft man auch die Richtigen. Also ich will damit auch gar nicht sagen, dass man Leute, die schuldig sind, dass man das nicht öffentlich ansprechen soll. Aber ich meine, in dem Fall geht es ja jetzt um Vergewaltigung und da gibt es ja gute Beispiele jetzt von einem Harvey Weinstein oder sowas, wo das dann auch gut jetzt war, dass sie es angesprochen haben. Ne? Genau, halt aber, so dieses, aber ja. Es ist natürlich trotzdem erstmal relativ leicht, Behauptungen aufzustellen und ja. Letztendlich leben wir in einem Rechtsstaat, wo es heißt, jeder ist unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, und das ist bei Twitter eben nicht der Fall, sondern erstmal ist erstmal der Shitstorm da, dann ist erstmal die negative Publicity da, und Konzerne, Firmen und so weiter versuchen das natürlich möglichst schnell von sich fernzuhalten und trennen sich dann eben von Leuten, wo sie einfach die Gefahr sehen. Wir hatten ja auch den Fall von einem Mitarbeiter, der sich beworben hat bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, wurde dort auch genommen, hat daraufhin hier gekündigt und hat aber auch, sage ich mal, derbe Jokes schon hier bei uns auf dem Sender gemacht. Und Leute aus unserem Circle Jerk Forum, was wir haben, auf dem Circle Jerk Reddit, Die relativ toxisch ist, die Community, glaube ich. Sehr, sehr, sehr böse, sehr, sehr bösartig, muss ich sagen. Manchmal auch sehr lustig, gebe ich auch offen zu. Und auch halten auch den Finger gerne in die Wunde. Aber doch ein sehr zersetzender Zynismus, wie ich finde. Und da hat dann einer sich die Mühe gemacht, einen Zusammenschnitt von seinen dreckigsten Jokes sozusagen gemacht und dort an den Senderchef oder sowas geschickt. Lange Rede, kurzer Sinn, die sind wieder zurückgetreten, haben ihm nicht den Job gegeben, der ist jetzt ist ja arbeitslos. Bitter. Und da sieht man mal, was eigentlich ein Unding ist von dem Sender, dass sie auf so eine Kampagne reinfallen. Und es gab auch, es wurde dann in diesem Reddit auch der Briefwechsel veröffentlicht. Das heißt, der Typ, der bei dem Sender eben verantwortlich war, hat dann dem Typen auch geschrieben, ja, wir haben das hier geregelt, er wird nicht angestellt. Er hat quasi einen dritten sozusagen gesagt, ja, keine Sorge, wir stellen den Typen nicht ein. Also es ist völlig absurd eigentlich. Das ist das Wort von einer einzelnen Person so ein bisschen dahin. Das ist nur eine Person dann. Ne? Ich finde das halt wahnsinnig schade, weil also gerade in dem Fall, das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass jemand sagt, so hier der Humor war nicht meins. Da kritisiere ich das mal im Reddit-Forum, sondern da machen sich Menschen aktiv die Mühe, das Leben von Personen zu zerstören. So. Und das ist für mich absolut nicht verständlich. Das hatten wir jetzt bei dem Thema Kretschbart, gab es das im Reddit auch die Diskussion, dass jemand meinte so, ja, aber wenn jetzt sich Sponsoren von einem Sportler zum Beispiel zurückziehen, wenn der irgendwas sagt, was, keine Ahnung, er sagt, Flüchtlinge raus oder sowas. Und dann distanziert sich Coca-Cola von dem Sportler. Dann meine ich so, ja, aber Coca-Cola hat ja jetzt Unternehmen genauso das Recht zu sagen, wir stehen aber für Flüchtlinge rein und wollen nicht, dass jemand unsere Marke tritt, der mit diesen Aussagen assoziiert wird. Und das ist ja völlig das Recht auch des Unternehmens, wenn das basierend auf einer Haltung entsteht. Ja. Wenn es aber passiert, weil 10 Leute auf Twitter die angetweetet haben, ist es vielleicht ein bisschen was anderes, als wenn es eine Entscheidung ist, dass sie sagen, wir als Unternehmen stehen da. Also, ne, gab es ja bei der Coca-Cola jetzt dieses AfD-Plakat, wo dann Fritz Kohler sich auch hingesetzt hat und gesagt hat, so, ja, wir als Fritz Kohler sagen offiziell, wir aber finden Nazis scheiße. Aber da finde ich auch, muss differenziert werden, also weil letztendlich, von welchen Haltungen reden wir? Klar, wenn es so extreme Haltungen sind wie, weiß ich nicht, Nazis rein, ne, da kann ich das verstehen. Aber wenn wir in so einer politischen Grauzone sind, ja, wo das Themen sind, wo, sage ich mal, das ganze Land drüber diskutiert, ja, und die einen sagen so, die anderen sagen so, da finde ich das schon problematisch, wenn dann ein Konzern sagt, oh, wow, du vertrittst diese Meinung, dann musst du bitte aufhören. Natürlich ist es das gute Recht, aber ich finde, ich glaube, es ist was anderes bei einem Mitarbeiter als bei einem Sponsor. Ne? Ja, das generell, jetzt ein anderes, diese Tendenz, anderes Setting. Diese Tendenz irgendwie direkt sozusagen, okay, was ist denn deine Meinung? Ach, ja gut, dann bist du raus. Das erinnert mich an hier in Hollywood, als die Kommunisten gejagt haben und Drehbuchautoren und Regisseure hier hören mussten, ja, wie wählst du und wie ist denn deine politische Meinung? Und da kommst du jetzt schon wieder so in Gefilde, was halt häufig so von Rechtspopulisten ganz häufig auch verwendet wird, so ein Argument. Wird man noch mal sagen dürfen. Das war ja genau, dass anders. Man sagt so, weißt du noch, wenn man jetzt das nicht mehr sagen darf, dann sind wir ganz schnell wieder damals wie 1900 irgendwas. Ich glaube, das ist auch schwierig. Nein, so. Aber so, ihr kennt doch auch diese, gibt es den Film hier mit Bryan Cranston, ich habe vergessen, wie der heißt, wo er ein ganz. Nee, natürlich gab es das. Diesen ganz berühmten Regisseur gespielt hat. Der Drehbuchautor in Hollywood, dem unterstellt wurde, dass er kommunistische Sympathien hat oder so. Trumbo, genau. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was alles passiert ist, auf jeden Fall seinen Job verloren hat und so weiter. Und das hat nichts mit Rechtspopulismus oder so zu tun. Wenn ein Verdacht besteht, dass jemand eine Meinung vertritt, die nicht tragbar ist und man ihm dann sozusagen. Aber was sind denn die Meinungen konkret? Also das Ding ist, also wenn wir davon reden, wo Leute in der Vergangenheit angegriffen wurden, wie gesagt, ich finde auch in Teilen oft, also ne, bei den Fällen, die wir letztes Jahr hatten, waren das wie bei Kevin Hart, dass er halt homophobe Witze gemacht hat, oder bei James Gunn. Das waren oft Comedians, die Witze gemacht haben, die sozusagen die unangebracht waren. Und das ist eine Sache, über die man, finde ich, diskutieren kann. Aber wenn wir sagen, so, man darf eine Meinung nicht haben, ist halt die Frage, was sind das denn für Meinungen? Und die Meinungen, um die es meistens geht, sind ja oft diskriminierender Art. Also das sind meistens Kommentare, die wirklich homophob sind oder die irgendwie rassistisch sind oder die sexistisch sind und so weiter. Und ich finde, in dem Kontext, gerade als Arbeitgeber, ist es ja auch schwierig. Also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt bei den Rocket Beans jemanden hätten und der sagt offen sexistische Dinge, ihr habt aber auch weibliche Mitarbeiter, ist das dann nicht ein Punkt, wo man sagen muss, wenn ihr das vorher wüsstet. Das ist schwierig. Ja klar, aber das ist dann eben auch wieder eine Frage des Kontexts. Wenn ich wüsste, es ist ein Stand-Up-Comedian und der macht schlechte Witze. Macht dreckigen, hat einen abartigen Humor. So, dann ist es noch mal was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, das ist hier einfach ein Macho-Proll, der irgendwie das lebt, was er da irgendwie auch sagt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir dann oft bei diesen Debatten fehlt und was du ja auch vorhin gesagt hast. Und das ist aber eben so eine Linie, die kann man natürlich, wenn man nur den Text liest, kann man die leicht weglassen. Ja. Weil dann bleibt einfach nur diese Aussage. Aber zum Beispiel bei einem James Gunn oder auch bei einem Kevin Hart, ich kenne das Stand-Up-Stück, das gibt's ja auch auf Netflix, kann man sich angucken, wo er diesen Joke macht, wenn er seinen Sohn erwischt, wie er mit einer Barbie-Puppe spielt, dann schimpft er und sagt irgendwie, that's gay, irgendwie so. Und das ist halt ein Joke innerhalb eines Stand-Up-Programms. Und da bin ich halt immer, ich bin selber immer hin und her gerissen, weil natürlich ist es irgendwo ein homophober Joke. So, und erstmal muss man sagen, ist das nicht cool. Homophobie ist nicht cool. Und es ist ein Thema, das real existiert und worunter Homosexuelle leiden. So, auf der anderen Seite denke ich mir, es ist ein fucking Joke. Und ein Joke geht immer oder zu 99% auf Kosten von einem Leidtragenden. Von irgendjemandem, ja. Ob früher war es die Torte, die einem ins Gesicht geflogen ist, einer, der gegen den Türrahmen gelaufen ist, gestolpert ist, irgendwas auf den Kopf gefallen ist. Es sind immer irgendwelche Klischees, es sind immer irgendwelche Stereotypen oder so. Oder über Politiker oder was weiß ich. Es ist immer irgendeine Form von Geringschätzung, wenn du so willst. So, und ich finde es unheimlich schwer, da eine Grenze zu ziehen. Und mir wäre es persönlich lieber. Ich bin aber jetzt auch nicht in dem Sinne betroffen, aber ich weiß, dass wenn ich betroffen bin, und ich war schon oft auch der Butt des Jokes, dann, dass ich dann sage, ja, okay, es ist ein Joke. Ich weiß, wie es gemeint ist. Ja. Und das geht aber irgendwie nicht mehr, weil zwischen einem Joke und einem Statement im Prinzip nicht mehr wirklich differenziert wird. Das ist halt das Problem, also wenn wir dann halt zu diesem Punkt kommen, wie du vorhin erzähltest, diese Geschichte, euer ehemaliger Mitarbeiter, der dann von, ich weiß nicht, bei welcher Firma er sich beworben hat, aber also das, was er hier on air gesagt hat, kann ja höchstens irgendwie Macho-Proll-Scheiß gewesen sein, wo man sich dann fragen muss, das ist ja nicht mal, so, dass dann daraus eine politische Agenda oder eine Meinung zu extrahieren wäre, wo dann der Konzern hinterher sagt so, Moment, der ist rechts oder Moment, der ist homophob, den stellen wir ja nicht ein. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber da geht es ja dann noch im Maximalfall darum, dass denen die Attitüde nicht gefallen hat. Und da dann zu sagen, nee, den wollen wir nicht, weil ein Schrei halt das sagt, das ist halt dieser gefährliche Punkt. Und um nochmal darauf zurückzukommen, was du vorhin sagtest mit diesen, mit den Kommunistenverfolgungen. Das war ja so, dass da wirklich systematisch das im ganzen Land oder Staat irgendwie durchgeführt wurde. Hier sind es halt oft 10 Leute, die auf Twitter Welle machen und dann reihen sich ein paar weitere ein. Hier noch ein Blog, da noch ein größeres Magazin. Und schon bist du an dem Punkt, wo man gar nicht sagen kann, hier ist ein ganzes Land irgendwie dafür, dass sie sagen, so hier, die müssen raus, sondern das sind halt 14 Leute. Also ich glaube, ich würde das auch gerne noch mal generell sagen. Ich finde es eigentlich sehr schlimm, dass wir auch in dem Podcast so oft darüber reden müssen, weil es so oft Thema ist, und dass generell so viel darüber gesprochen wird und dass halt auch mit Leuten darüber gesprochen wird, wie dir zum Beispiel, von denen, glaube ich, keiner glaubt, dass du ein, also jetzt im Falle von dem Toxic Masculinity Tweet, könnt ihr euch auch bei Moin Moin nochmal angucken, dass du ein Sexist bist. Dass du ein Sexist bist, der sozusagen das, was Leute in diesen Tweet reininterpretieren, voller Inbrunst vertritt. Aber, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefährliche an dieser gesamten Diskussion, hier geht es ja um Nuancen, die von einer Strömung, ich glaube teilweise von beiden Seiten, so ein bisschen ausgenutzt wird, um Leuten so ein bisschen eine Intention in den Mund zu legen, die gar nicht da war, und Witze oder sowas zu interpretieren auf eine ganz böse Art und Weise. Und das spielt aber immer, finde ich, eben den Rechtspopulisten in die Hand, die ja genau das sagen. Nur bei ihnen geht es halt einen Schritt weiter. Die sagen ja, man wird ja noch mal den Holocaust leugnen dürfen, oder man wird doch noch mal, man wird doch noch mal irgendwie sagen dürfen, Flüchtlinge sollten an der Grenze erschossen werden und so weiter. Und das sind ja Aussagen, die tatsächlich gefallen sind und wo sich Leute wirklich drüber aufregen und das Gefühl haben, dass ihre Meinung unterdrückt wird, nur weil sie das nicht mehr sagen dürfen. Und wir reden um so Nuancen in Witzen und es benutzen dabei aber immer wieder dieselbe Sprache, die von Rechtspopulisten in einem ganz anderen Kontext genutzt wird. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass das halt verdreht wird und dadurch so die gesamte Konversation immer weiter in diese Richtung rutscht. Oder dass Leute der Konversation überdrüssig werden. Genau, oder überdrüssig werden, weil halt solche Leute dann plötzlich wie ein Kretschmer dann sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland. Ja. Und dann fühlen sich die 16% oder was weiß ich, die AfD wählen, in ihrer Meinung zu 100% bestätigt, weil sie sagen, ja stimmt, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Und dann gibt es dann vielleicht aber auch wieder so 10, 20, 30, was weiß ich, Prozent, die sagen so, ja stimmt, neulich durfte dieser eine Typ, den ich mag, auch keinen Witz machen, also gibt es anscheinend doch keine Meinungsfreiheit mehr. Genau, wir kommen mal zu dem Teil der letzten Schwester, weil eigentlich haben wir einen bunten Strauß an tollen Themen mitgebracht, zu dem du wahrscheinlich noch nichts weißt. Ich weiß aber, wir haben dir gestern schon gesagt, dass wir über ein Thema reden wollen. Du hast mir einen Link geschickt und ich habe auch ernsthaft, ich habe ihn mir 10 Minuten angeguckt. Mhm. Dann hatte ich aber auch, und das ist wirklich, ich hasse Leute, die sich darüber profilieren, wen sie alles nicht kennen. Mhm. Ihr kennt das ja auch, muss man den kennen? Das ist ja so der Klassiker, um einem zu beweisen, wie uninteressiert man an einer Persönlichkeit ist oder so. Das ist nicht. Darum geht es mir nicht. Ich fand es einfach nur wirklich fucking uninteressant. Mhm. Es ging um Reza. Rezo und Tubo. Du kennst beide nicht. Tubo habe ich schon mal gehört. Ich meine mal, dass der mir mal vorgeschlagen wurde, weil der kann es sein, dass der über den Eminem-Diss-Track was gemacht hat? Bestimmt. Der macht all die. Der hat auch zu unserem Musical was gemacht. Um das mal zu erklären, das war der Fight der Woche. Und zwar war er genau am Tag unseres Podcast-Uploads. Da haben wir uns ein bisschen geärgert. Aber jetzt können wir trotzdem drüber reden, weil sich danach noch ein bisschen was entwickelt hat, was auch wirklich spannend war. Rezo hat ein Video hochgeladen, das mich persönlich insofern überrascht hat, weil ich weiß, dass Rezo und Tubo zumindest sich kennen und aber auch schon. So, das klingt schon wie so zwei Endgegner von Dark Souls. Ja, es ist auch so ein bisschen so. Ich bin 5-mal bei Rezo und Tubo gestorben. Also vielleicht erkläre ich nochmal kurz, wer Rezo und wer Tubo sind, aber nur für dich. Ich war ja gerade dabei. Also die beiden haben schon mal zusammengearbeitet. Rezo ist einer, der macht Musik, also der ist so ein Musik-YouTuber, hat blaue Haare und dieses Bild, was er dann von sich abgibt, oder was heißt abgibt, aber eher dieses jugendliche Bild passt auch zu dem Content, der ist eher so für junge Leute, kann man so sagen. Tubo wiederum sagt von sich selbst, er wäre mal Musikproduzent gewesen, weil er für 2 Beats an einem Kollegah-Album mitgearbeitet hat. Und also so sagt er das nicht. Er sagt schon, er ist Musikproduzent. Aber es ist nicht so, dass er sagt, so, weil ich war an 2 Beats, sondern er sagt so, ich habe Kollegah produziert. Das ist schon stimmt, sehr, er sagt, ja, ja, er sagt es eher so. Stimmt das oder erzählt er das? Ja, er hat an 2 Beats mitgearbeitet. Er hat an zwei Beats mitgearbeitet. Was heißt denn mitgearbeitet? Das heißt, irgendwie 3 Leute haben da gesessen und haben gesagt, ey, mach mal hier. Und er sagt dann, nee, mach mal. Genau so funktioniert Musikproduktion. Okay. Ja, keine Ahnung, aber ne, also, wenn 3 Leute an einem Beat basteln, dann werden die wahrscheinlich zusammen im Studio oder haben sich das hin und her geschickt. Heute ist es ja auch so, dass sie das alles, heute macht man doch alles über WhatsApp. Ich hör ja gerne Hip-Hop und ich kenne halt nur, dass jemand sagt, ich habe den Beat gemacht, aber ich habe noch nie gehört, dass irgendwie einer sagt, ich habe an einem Beat mitgeholfen, irgendwie so. Das ist so ein bisschen. Das sagt er nicht und das war auch Teil dieses Videos. Hättest du es mal durchgeguckt, hättest du gehört, dass Rezo zum Beispiel auch kritisiert, dass er sagt, wer eigentlich hast du ja nichts produziert. Also du kannst nicht sagen, ich habe Kollegah produziert, wenn du eigentlich nur da hier mal an dem Beatschräubchen gedreht hast. 40 Minuten geht dieses Video, in dem Rezo quasi, er sagt das sogar in der Überschrift, das Image von Tubo zerstören will. Denn Tubo ist einer, der in den letzten Jahren jetzt relativ groß geworden ist mit Musikbewertungen. Und zwar, und das ist so ein bisschen, das ist irgendwie der Kern der Kritik von Rezo, er unterteilt in Musikbewertung und in YouTuber-Bewertung. Er hat dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich die eigenproduzierten Songs von YouTubern bewerte, ist das massiv erfolgreich, wohingegen so die normalen Musikbewertungen nicht ganz so gut geklickt werden. Und deswegen hat er sich darauf spezialisiert, auch weil die Leute gerne hören wollen, wenn er mal wieder jemanden verreist. Ne? Marcel Skorpion macht seinen Diss-Track und hinterher kommt dann Tubo und sagt, na, das war jetzt aber nicht so gut. Wobei, ehrlich gesagt, ich habe fast nichts von Tubo geguckt. Das muss man auch dazu sagen. Weder bei Rezo gucke ich ab und an mal ran, wenn mir irgendwas vorgeschlagen wurde. Neulich hat er mit Katja Krasewitsch was gemacht und der gehört zu diesen Typen. Die ist so ein bisschen wie Marty Fischer. Da sagst du zwei Sätze und machst einmal und da macht er den Loop draus, das klingt wie ein, wie ein also geiler einfach, Song. Einfach ein musikalisches Genie. Das sind halt alles musikalische Genies und er ist auch ein total sympathischer Kerl. Ich mag auch Tubo, muss ich sagen. So, der ich habe ihn mal kennengelernt, der war auch bei Loop für die Welt von einem Jahr. Ja. Sehr netter Kerl eigentlich. Und ich glaube, das ist auch nichts, was Rezo angefochten hat. Ich fand auch die Art und Weise, wie er das Video aufgebaut hat, ganz, ganz spannend. Obwohl es heißt, ich möchte sein Image zerstören. Finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber ich fand, glaube ich, der erwachsenste Brief, den ich je irgendwie also, gesehen habe. Er sagt wirklich so, greift den nicht an und ich möchte ich das sachlich das, äußern genau, und auch basierend auf Fakten und so, das war echt schön gemacht. Und dann das Antwortvideo habe ich auch kurz reingeklickt von Tubo, der dann direkt anfängt, ja, ich nehme die Kritik an und ich finde, er trifft auch ein paar gute Punkte und da habe ich dann schon wieder ausgemacht. Ich gedacht, okay, was streitet ihr euch nicht oder was? Ja, das ist wirklich das echt ist schön gelöst. Zwei Erwachsene, die sich irgendwie differenziert miteinander unterhalten. So müsste eine politische Diskussion stattfinden. Ja, genau. Also um das zusammenzufassen, ist es, glaube ich, ist es gar nicht so einfach, also, weil wirklich Rezo 40 Minuten ganz viele Fakten liefert. Was er im Grunde sagt, ist, er findet es nicht cool, dass Tubo sagt, er würde Dinge objektiv bewerten, aber nur bei YouTubern würde er Dinge objektiv bewerten. Bei anderer Musik, also für ihn richtiger Musik, wäre es ja Geschmackssache und die könne er dann nicht bewerten. Und dann unterstellt er Tubo an vielerlei Stelle, dass er einfach auch faktisch falsch wäre. Dass er auch keine Ahnung von Musik hat. So ja, im Grunde, dass er keine Ahnung von Musik hat. Und das ist so ein bisschen der Punkt, von dem, wo viele sagen, da hat er ihn jetzt nicht nur das Image zerstört, sondern auch ihn als Person oder ihn auch als Kanal, weil das muss man schon sagen, ja, das ist schon ganz schön heftig, wenn jemand sagt, so, hey, ich habe den und diesen und jenen produziert. Wir hatten ja, wenn du dich entsinnst, haben wir mal vor einem Jahr eine anonyme Zuschrift bekommen von jemandem. Da hatten wir Tubo schon mal als Thema. Und da hattest du das sogar gesagt. Du hattest in der Folge gesagt, da hatten wir über Tubo gesprochen, hattest du in der Folge gesagt, dass du so ein bisschen anzweifelst, ob er wirklich so Musikproduzent ist, genau, weil wir noch nie wirklich von ihm was gesehen. Dann hatte jemand so, oh krass, dann meinte jemand so, er würde das auch so sehen. Derjenige, der uns geschrieben hat, kannte ihn persönlich und hatte uns Geschichten geschrieben. Da waren auch so ein paar Sachen dabei, die wir definitiv nicht veröffentlichen konnten, zumindest nicht ohne. Würde ich auch jetzt immer noch nicht machen. Also irgendjemand hat uns anonym irgendwas geschickt. Würde ich an dieser Stelle gar nicht weitermachen. Aber es war super lustig, weil es jetzt mit Rezo halt nochmal kam und wir so das Gefühl hatten, genau. Es hat ein bisschen was von persönlicher Agenda. Du merkst, dass Rezo sich das ein bisschen abgefuckt hat. Ich wollte gerade fragen, was ist denn die Motivation von Rezo? Warum macht er das überhaupt? Ich glaube, weil er selber halt leidenschaftlicher Musiker ist und halt auch, also er hat das auch studiert, also der kann das auch richtig so, der ist jetzt nicht einfach so, setzt sich da hin und macht Musik und ist halt gut da drin, sondern der ist Musiker, der ist wirklich Musiker und er fühlt sich, glaube ich, generell, aber er springt, glaube ich, auch so ein bisschen in die Bresche für die Leute, die das halt sonst auch trifft, auch andere YouTuber, die vielleicht nicht so ausgebildet sind wie er als Musiker. Vincent Lee Music, der quasi alles für Julian Bam macht, ist quasi dann auch immer relativ häufig aber bei Tubo. Es dreht sich auch viel, natürlich, weil es ja auch persönlich ihn angeht, um die Songs, die er selber gemacht hat, bei denen Tubo irgendwas kritisiert hat. Und ich glaube schon, dass, und das kann ich auch nachvollziehen, dass er sich natürlich so ein bisschen angegriffen fühlt davon, dass er da kritisiert wird von jemandem, der weniger Ahnung hat von der Materie als er. So wie er indem sagt, er halt kritisiert wird in Dingen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und das ist generell so ein YouTuber-Problem, was er auch so angesprochen hat. Und was man jetzt auch wieder sieht, ganz viele Menschen, und das finde ich super spannend, weil das allererste, als ich das erste Mal von Tubo gehört habe, habe ich den gegoogelt und habe geguckt, was der so produziert hat, wenn er von sich sagt, dass er Musik produziert. Habe das damals schon gesehen, dass der nur zwei Songs gemacht hat und fand das aber nicht schlimm, weil ich gedacht habe, er hat noch mehr Ahnung von Musik als ich. Also höre ich mir gerne an, was er zu sagen hat. Nur ganz viele Kids anscheinend haben das nie realisiert und haben gedacht, wow, das ist der krasseste Produzent aller Zeiten. Und jetzt hat Rezo das so ein bisschen offengelegt und sofort hat der tausende Abonnenten verloren. Einfach tausende. Also Leute, die anscheinend wirklich, also die haben vorher die Videos von ihm gerne geguckt Und dann sagt jemand, hey, der ist gar nicht so gut als Musikproduzent, wie er eigentlich sagt. Und dann die Leute so, nö, dann gucke ich das nicht mehr. Aber damit ein bisschen müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Es gab vor einer Weile mal die Frage bei uns, da meinte, glaube ich, hatten Leute gesagt, wie ist denn das eigentlich? Der ist ja... Macht ja auch Reactions. Weil wir uns gerne über Reactions aufregen. Genau, sei denn, wäre der dann nicht eigentlich auch ein Reactor quasi? Und ich glaube, ich war es, der dann sagte so, nee, zumindest wäre er, für ihn sehe ich da anders, weil er ja, das hat so diesen Lerneffekt. Er wäre ja jemand, der Ahnung hat und dadurch hat das einen Lerneffekt und dann ist es nicht mehr so ganz nutzlos wie jemand, der sagt, ach guck mal, jetzt schneidet er ein Messer, ach hier, haha, lustig. Da stehe ich aber trotzdem noch dahinter. Also ich finde also... Naja, aber also, wenn das so stimmt und dazu kommen wir gleich, dass Tubow wirklich ahnungslos das, vor das sich kann hin, ich halt als Laie gar nicht einschätzen. Aber genau, wenn, das ist das Problem, ja. Also wenn es wirklich stimmt, für mich klingt dass er das alles halt clever. Keine Ahnung hat sozusagen, dann ja, dann ist es auch wirklich nur einfach jemand, der halt seine Meinung sagt zu Dingen. Aber selbst da finde ich, also ist er jemand, der trotzdem immer noch besser seine Meinung äußert als ein Simon Desio, der sich einfach nur hinsetzt, hey, jetzt haben die Cola auf, jetzt haben die eine Cola-Dose aufgeschnitten, krass. Oh. Das ist ja das, was Rezo auch sagt im Video. Wenn du dich hinsetzt, und für mich klingt das natürlich, wenn Tubow sagt so, ja, und jetzt hat er hier White Noise reversed mit einem Oszillator. So, und da klingt, denke ich so, oh, Oszillator, das muss wichtig sein. Und dann sagt ein Rezo, Bullshit, das geht so gar nicht. Und ja. Das ist das Hauptargument, ja, was du aktuell liest unter, ja, Tubows Videos. Nicht, dass er unsympathisch sei, nicht, dass er, das war auch ein Punkt, den Rezo vorgeworfen hat, dass er sexistisch sei, weil er Kelly irgendwie als, ne, als Püppchen dargestellt hat und so, sondern hauptsächlich sagen die Leute, wie kann ich dich jetzt noch ernst nehmen, wenn du gar nicht weißt, was du da sagst. So. Ja. Und das ist halt eine schwierige, das ist ein Vorwurf, der echt krass ist. Ich möchte deswegen hier mal was vorlesen. Wir haben nämlich noch eine Zusendung bekommen von dem Chris Köpke, mit dem habe ich letztes Jahr zusammengearbeitet, der hat die Spielemusik zu Crossing Souls gemacht. Kennst du vielleicht auch, letztes Jahr so ein kleiner Retro-Titel habt ihr hier bei den Beans auf jeden Fall vorgestellt, aber du spielst mir, ja. Mir sagt jetzt nichts, aber es ja. Der macht so Spielemusik, macht auch ein bisschen Filmmusik und wird dieses Jahr wahrscheinlich auch so eine eigene Hip-Hop-Sachen, glaube ich, machen, wie ich das verstanden habe. Und der hat mir geschrieben, dass er, dass ich bitte das auf jeden Fall sagen sollte, dass die Kritik gar nicht so gerechtfertigt von Rezo sei. Auch hier kann ich jetzt nicht mehr machen als vorlesen, weil ich wieder mal nichts verstehe, aber er sagt zum Beispiel das Rauschen im Mikro, was es gibt eine Stelle, sagt Rezo, hier hat Tubow angeblich Rauschen festgestellt, hier gibt es aber kein Rauschen. Mhm. Und was er macht, ist dann die Tonspur zu extrahieren, die vorzuspielen und zu sagen, nee, guck mal hier. Rauscht nicht. Und er schreibt hier, mit seiner Kritik hat Tubow recht, da ist ein Rauschen in der Klavierspur. Es hilft da wenig, dass Rezo dann die Gesangsaufnahme solo abspielt, weil das Rauschen nicht auf dieser Spur kommt. Kann dir gerade leider kein Beispiel geben, weil ich die Originalspur nicht habe. Hört man aber, wenn man den Track extrem laut hört und auf das Rauschen achtet. So, das ist ein Beispiel. Mhm. Er sagt an anderer Stelle, und das fand ich... Übrigens, wenn die Aufnahme heute rauscht, das liegt daran, dass wir hier bei den Rocket Beans in Hamburg sind und nicht in unserer normalen... Also wir haben unsere Technik mitgebracht, aber hier ist die ganze Zeit so eine leichte Interferenz und so ein Lichtsurren, falls ihr das hört, das tut mir sehr leid. Was glaubst du, du bist Rezo oder ja, was? Ja, siehst du? Da gibt es die erste. Hier gibt es noch eine Sache und zu dem Oszillator schreibt der, Rezo bezieht sich auf den Wikipedia. Oszillator. Oszillator bist du. Ein Oszillator, ja. Rezo bezieht sich auf den Wikipedia-Artikel von VCOs. Spannungsgesteuerten Oszillatoren. Wenn er über Oszillatoren redet, das mag für Analogtechnik stimmen. Da hatte man für einen White Noise Generator ein separates Bauteil. Allerdings produziert weder Tubow noch Rezo ihre Songs analog. Oszillatoren sind heutzutage algorithmisch basiert. Ich finde das so geil, Kaffee, so drei Nerds, die sich irgendwie also die so in ihren, das find ich finde es super lustig, weil das halt so, es geht so unglaublich tief ins Detail, sowohl bei Rezo als auch jetzt noch bei ihm noch weiter. Aber er schreibt im Grunde, jeder Synthesizer hat fast immer auch ein White Noise in der Oszillator-Sektion der Benutzeroberfläche. Widerlegt quasi damit. Also er hat mir ja mehrere von Rezos Sachen widerlegt. Ich sehe die Nachricht gerade, die ist unendlich lang. Ja, die ist unendlich lang. Ihr habt mir auch ganz viele viele Fakten. Mal, darf ich mal was fragen gerade? Ja. Also, frag mal was. Ey, interessiert euch das wirklich? Oder seht ihr das eher so als eure Pflicht, an über die Themen zu reden, nee, die momentan also ich, so werden? Ich habe mir wirklich das ist ein 40-Minuten-Video. Ich habe das bis zum Ende durchgeguckt, Alter, weil ich fand, dass es echt gut gemacht war. Ja. Es war ein bisschen lang, aber ich fand es echt schön, weil es halt mal Kritik auf eine ganz andere Art und Weise geäußert hat. Das ist das eine. Fand ich echt cool. Ich finde ein Thema, das sich für mich herauskristallisiert hätte, das ich jetzt gerne eigentlich auch ansprechen wollte, noch am ehesten, weil Rezo eine Sache sagt, ich fand das Video auch sehr gut, wie er kritisiert. Das ist halt einfach selten auf YouTube. Aber er sagt am Ende eine Sache, die ich sehr uncool fand. Er sagt nämlich, dass Kunst könne man nicht kritisieren. Könne man objektiv nicht kritisieren. Die würde ich glaub, sich, so sagt er das er nicht. Sagt glaub, exakt, er sagt es exakt so. Es gibt doch sogar den Beruf des Kunstkritikers. Ja, er sagt es exakt so. Und es haben mehrere Leute sich darauf auch uns auch angeschrieben, auch weil sie verunsichert waren. Es gab mehrere Leute, die meinten so, hey, ja, ich weiß jetzt gar nicht, aber David, du machst ja Filmkritiken oder du hast ja Spielekritiken gemacht. Darf man, das ist ja auch Kunst, darf mir dann das hat, die... Das hat Herr Newstime wohl auch gesagt in seinem Video. Okay. Das finde ich halt so spannend. Also ich finde das generell... Aber was sagt der Herr Newstime? Das Filmkritiker, das mit denen, dass man das ja gar nicht dann machen kann. Wieso kann man das nicht machen? Du kannst doch nicht Kunst kritisieren. Nein. Ja, weil Rezo gesagt hat, man kann Kunst nicht kritisieren. Halt, das finde ich so spannend. Das erschreckt mich, ehrlich gesagt. Auch also, weil da die Kids wieder sagen, so, oh, Rezo hat gesagt, man kann Kunst nicht kritisieren. Dann ist das so, und die, also, dass man nicht, dass da keiner irgendwie mal selber nachdenkt. Habe ich auch nicht verstanden. Also mich schockiert das irgendwie. Wieso sollte aber, man denn, was ist denn das Argument dafür, dass man Kunst nicht kritisieren darf? Ja, weil Kunst nicht objektiv bewertbar wäre. Also so. Musik ist Geschmack, ob du den Song gut findest oder nicht. Also weil, und das ist im faktisch ja nicht falsch. Die Sache, die ich hatte das im Reddit unter anderem geschrieben. Also gibt es keinen qualitativ bewertbaren Unterschied zwischen meine Frau, die Spartaner und ich und Citizen Kane. Da gibt es keinen qualitativen Unterschied. Nein, das ist Geschmack. Es gibt Leute, die mögen Citizen Kane einfach. Es gibt ja Leute, die das mögen. Aber die Sache, die ich dann immer wieder sage, danach ist, als Filmkritiker oder als Spielekritiker, ich kann als Spielekritiker bei Spielen ganz genau sagen, dieses Spiel ist verbuggt. Du kannst als Spielkritiker sagen, wenn du auch durch die Erfahrung irgendwie das die Jahre dir angeeignet hast, die Grafik ist nicht cool, sie ist buggy, die Steuerung funktioniert nicht. Spielmechaniken, die einfach nicht funktionieren, kannst du benennen. Als Filmkritiker kannst du sagen, der Schnitt ist nicht gut, die Ausleuchtung ist nicht gut, das Blocking ist scheiße, die Darsteller spielen nicht gut oder die Darstellerführung. Als guter Kritiker kannst du meiner Ansicht nach immer sagen, nicht nur der Film ist schlecht oder gut, sondern du kannst auch genau sagen, anhand dieser Maßstäbe, die es da gibt, warum ist das gut oder schlecht? Und dann, und das darf man dabei nicht vergessen, gibt es aber immer noch die gefühlte Qualität. Ne, bloß weil du Schlager hörst gerne, Eddie, und ich das hasse, wer hat da recht? Du oder ich? Nein, aber, oder wie das bei Transformers. Aber andersrum mit einem Schuh draus. Du kannst sagen, dass ein Film gut ist oder schlecht ist, aber du kannst sagen, mir gefällt zum Beispiel... Gefällt er trotzdem. Mir gefällt er trotzdem. Ich würde zum Beispiel niemals behaupten, dass Norbit ein besonders guter Film ist. Ja. Aber ich liebe den Film. Ja. Ich gucke den gerne. Ich liebe Rambo 3. Genau, und ich habe großen Spaß damit. Ja. Und ich glaube, das ist dann eben noch mal ein Problem, was viele haben, dass die Leute sagen, wenn ich was mag... Wie kann es denn dann nicht gut sein? Und was sind die Kriterien für gut? Ist ein Film oder nicht dann gut, wenn er mir Spaß macht? Trotzdem kannst du bei Musik, ob du jetzt sagst so, ich finde Heavy Metal scheiße oder ich finde es gut, kannst du, wenn du ein versierter Kritiker bist, kannst du sagen, hier ist ein Taktfehler, da ist diese oder jene Produktion nicht gut. Das sind objektiv bewertbare Maßstäbe, die es bei aller Kunst gibt. Wenn du vor einem Bild stehst und da die Farbe nicht vernünftig aufgetragen ist, gut, ein vernünftiger Maler würde sagen, oh, das war aber so gedacht, aber es gibt immerhin Maßstäbe und das vergisst Rezo dabei und das vergessen die Leute, die jetzt da unisono mit einstimmen wollen. Aber ich finde gerade bei so, also zum Beispiel jetzt im Fall von Filmkritik und wir machen das ja auch ähnlich und auch Letterboxd und so, das sind ja so Sachen, ich würde mich jetzt auch nicht als irgendwie besonders deepen Filmkritiker bezeichnen. Hm. Bei mir ist eher der Ansatz so, dass ich sage, okay, ich sag euch, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und ihr könnt gucken, wie oft das mit euren Interessen übereinstimmt. Und im besten Fall könnt ihr euch drauf verlassen. So war es zum Beispiel bei Videogames früher. Da wusste ich, der Typ, der mag die Spiele, die ich mag. Mhm. Und wenn der einem Spiel 95% Spielspaß gibt, dann wird mir das ziemlich sicher auch gefallen. Ja. Genau, ja, so war das bei mir auch. Und genauso ist es auch mit Filmkritik. Ich kann euch sagen, das sind die Filme, die ich mag. Und ich kann versuchen zu begründen, warum ich diese Filme mag oder warum ich sie nicht mag. Und im besten Fall kannst du für dich daraus was rausziehen, was für dich dann als Filmempfehlung taugt. Natürlich ist es ganz schwer, irgendwie komplett objektiv zu sagen, gerade bei Videospielen gibt es diese Diskussion über Spielspaßwertung ja schon, seit es die Spielspaßwertung gibt. Ja, wer bewertet denn, ob was Spielspaß macht oder nicht? Aber es gibt dann halt eben über einen längeren Zeitraum, wenn du 10.000 Filme bewertest, ergibt sich halt irgendwie so ein Bewertungsprofil, Mitte, ja, mit dem du was anfangen kannst oder auch, ja, nicht. Ich meine, du hast halt, in dem Fall sag ich immer, ich freue mich zum Beispiel immer super, wenn Leute schreiben, hey, wegen dir habe ich diesen oder jenen Film oder dieses, ja, Spiel entdeckt. woraufhin ich dann aber meistens auch entgegne, jetzt wie bei Glass, den habe ich verrissen. Und dann schrieben Leute darunter, jetzt gucke ich ihn nicht, schade, ich hatte mich so drauf gefreut. Und ich sage dann eigentlich immer, nee, geh trotzdem ins Kino. Klar. Weil bloß weil ich sage, ich fand den nicht gut, heißt das heißt gar nichts. So, ja. Weil ich kann zwar dir ganz genau benennen, was ich daran nicht gut fand und kann auch faktische Sachen nennen, die schlecht waren, aber die gefühlte Qualität kann trotzdem für dich nochmal anders sein. Sonst würden sowas wie Jurassic Park, Fallen Kingdom oder wie sie alle heißen, die ich letztes Jahr im Blockbuster-Müll wirklich auch verrissen habe, weil sie mir nicht gefallen haben, nicht trotzdem Milliardenerfolge werden, ja, und auch dann Cinema-A-Rating bekommen in den USA. Aber da haben ja Leute oft auch das Verständnisproblem. Also wir haben es ja wirklich schon oft gesehen, dass ich hatte das gerade neulich, sich quasi Transformers zusammengefasst hat bei Tinseltown, die Story, und dann kommen Leute und sagen, wie kannst du das sagen, dass Transformers nicht eine gute Story hat? Dann meine ich so, du kannst doch Transformers trotzdem geil finden, das heißt aber nicht, dass die Story nicht trotzdem die nicht gut ist. Die ist halt wirklich schlecht. Und ich glaube aber, das große Problem, wenn wir nochmal auf das Rezo und Tubo-Thema zurückkommen, der Grund, warum es Spielekritik und Filmkritik auch in einer gewissen Weise braucht, ist, weil du viel Geld dafür ausgeben musst, in vielen Fällen, und auch sehr viel Zeit committen musst, um festzustellen, ob das gut ist oder schlecht ist. Warum gibt es keine Musikkritik? Weil du einfach den Song auf Spotify für 3 Minuten anwachst und dann weißt du, ob er dir gefällt oder nicht. Da muss mir niemand sagen, ob es ein guter Song ist oder nicht. Es gibt ja Musikkritik. Ich glaube, Rezo hat sich ja auch in erster Linie darüber beschwert, dass sich Tubo über viele YouTuber erhebt, die dann sagen so, ey, ich mache jetzt auch mal Musik. Dem sind ja jetzt auch ein paar Leute in den Rücken gefallen. Ich hatte bei Danny the Greek hat ein Video dazu gemacht, der zu Recht meiner Ansicht nach sagt, so, warum hat von den ehemaligen Homies von Tubo keiner gesagt, ey, ich schreibe dem Tubo mal so. Rezo sagte ja, er wollte das öffentlich machen, weil so dieses öffentliche Bild auch weg sollte. Das ist schon auch Teil einer Agenda, ne, wenn er das öffentliche Bild von Tubo zerstören will. Aber noch halbwegs nachvollziehbar. Aber Danny the Greek nannte zum Beispiel Annie the Duck. Ist auch so eine YouTuberin, kenne ich gar nicht. Ist, glaube ich, aus dem Julian Bam-Kosmos. Ja, ja. Und die sagte so, endlich räumt mal mit dem jemand auf. Ich traue mich ja kaum noch, meine Songs zu veröffentlichen. Da habe ich richtig Angst, dass Tubo das verreißt. Und daraufhin meinte dann, hatte Danny the Greek gesagt, Moment mal, wo kommt denn das her? Es gibt eine Kritik zu einem Song und da hat sich Tubo positiv über ihn geäußert. Und trotzdem haben die aber alle mal Videos mit Tubo gemacht. Also es ist ein bisschen komisch, war, dass da dem so jetzt in dieser Form in den Rücken aber gefallen wird. Aber das ist, finde ich, viel größeres Problem. Wir reden hier viel zu sehr über die Kunstkritiker oder die Musikkritiker. Als Künstler musst du eigentlich viel mehr drauf scheißen. Also du musst dir sagen, ich mache mein Ding. Ich will das so machen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe eine Vision. Die will ich umsetzen. Und ob da ein Tubo oder ein Rezo oder ein Schnizzlebit kommt und Rezo sagt, oder Schnizzle. Und sagt, ey, was ist das denn für ein Dreck? Und warum hat er den Oszillator irgendwie nicht auf 150 gepegelt? Da musst du doch sagen, ey, fuck it, Alter, ist mir doch scheißegal. Aber ich mach hier, also glaubst du, Flair sitzt abends vor seiner Musik und weint sich in den Schlaf, weil irgendjemand sagt, das ist anspruchslose Drecksmucke? Vielleicht, aber ich glaube, der Unterschied ist folgender. Und das ist das, was ich so erschreckend finde. Ich glaube, das ist auch das, was sicherlich vielleicht auch mit in, also bei Julian Bam ist ja auch öfters von Tubo quasi kritisiert worden und Rezo auch. Ich glaube, das Problem ist, dass das YouTuber sind und dass diese Community halt einfach nachplappert, was sie als letztes gehört haben. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einem Julian Bam und einem Rezo, die wirklich gute Musik machen und die sich echt viel Mühe geben bei ihrem Zeug und dass die echt getriggert davon sind, dass halt dann 100.000 Kids bei denen jedes Mal in die Kommentare schreiben, Tubo hat gesagt, dass an der Stelle ein Rauschen ist, voll das der Scheiß-Song. Das hörst du raus, ja. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Also ich glaube auch, dass in diesem Freundeskreis Vincent Lee und so, werden die schon x-mal da gesessen haben, oh, hast du diesen Kommentar schon wieder gelesen oder hast du gehört, was Tubo da schon wieder gesagt hat? Und dass dann irgendeiner gesagt hat, so, jetzt platzt mir der Kragen, ich decke jetzt auf, dass der eigentlich gar keine Ahnung hat von dem, was er sagt. Ich kann den da super verstehen. Ja. Da bin ich ganz offen. Mir tut es um Tubo leid. Ich finde es super, auf welche Art und Weise Rezo dieses Video gemacht hat. Wie gesagt, die Sache mit der Kunstkritik, da denken wir lieber nochmal drüber nach. Aber an sich war das ein Video, was durchaus, ja, das kann man machen, das finde ich ganz gut. Kritik bitte dann nur noch so, Beefs auch nur noch so. Ich habe neulich was auf YouTube gesehen, vielleicht könnt ihr mir helfen. Das war ein blauer Teppich, roter Teppich, ich weiß es nicht. Da hatte irgendeine YouTuberin, glaube ich, hatte eine Produktlinie, die sie veröffentlicht hat. Dagi vielleicht? Kann sein. Nee. Ja? Also es gab neulich einen Fall, den hatten wir auch im Reddit jemand gepostet, wo so eine YouTuberin was gepostet hat, ein Produkt rausgebracht hat und dann hat irgendjemand, die haben halt irgendwie gesagt, so, wir machen das lokal produzieren und machen da voll viel Qualität und so, und dann hat irgendjemand rausgefunden, dass sie das in Wirklichkeit zum Stückpreis von 10 Cent bei Alibaba kaufen, aus China importieren, ihr Logo drauf nähen und das dann für 50 Euro weiterverkaufen. Aber das war das nicht, was du meinst? Nee, vielleicht war es auch da. Es war schon eine größere Veranstaltung, wo ganz viele YouTube-Stars und Influencer dann über den roten Teppich gegangen sind, okay. Und Aaron Troschke hat da die Red Carpet Moderation gemacht. Ui, und irgendeiner, ich glaube, es war sogar die Krasavice oder irgendeiner anderen an den Arsch gegriffen hat vor der Kamera und dann auch noch so dumm gelacht hat. Ne, hat den, die Hand von Revi hat er genommen und an den Arsch gedrückt. Und das war das, was ich gesehen habe. Und da habe ich auch schon wieder nur gedacht, so, Alter, was ist das schon wieder für eine schäbige Scheiße? Ich bin hier gerade so empört, dass das, diesen Schmutz müssen wir jeden Tag über uns ergehen lassen. Ich wollte gerade sagen, das ist der Schmutz, auf den ich eigentlich so ein bisschen gehofft habe und nicht Kunstkritik versus ich kann es noch nicht mal aussprechen. Osgiliath. Die Elefanten von Oszillatyri. Ich erfahre hier mal so ein paar Informationen, an die ich sonst niemals rankomme. Da bist du in der falschen Woche rangekommen, ja. Weil wir leider nichts Schlechtes hatten. Wir haben jetzt nur noch den Held der Steine und das ist leider auch nichts, wo eine YouTuberin dem wurde leider auch nicht an den Arsch gegriffen, sondern das ist der größte Lego-YouTuber. Ich weiß, jetzt schaltest du geistig ab, aber es ist schon ein Thema, was wir ganz witzig fanden, ja. Weil der hat 160.000 Abonnenten, baut Lego, hat auch einen Laden in Frankfurt und ist so ein Typ, ich finde ihn sehr skurril, so, weil er auf der einen Seite fast so pastorhaft so ist auf jeden Fall sehr leidenschaftlich. Ja, sehr leidenschaftlich, aber sagt auch so Dinge, die könnten auch aus Sami Slimani rauskommen. So Glücksmotivationssprüche und alles ist wundervoll. So Wandtattoo-Sprüche. Genau, aber ist auch sehr sarkastisch dabei und macht das halt so, dass er gerade Lego als Firma sehr stark kritisiert hat in der Vergangenheit, weil er auch so einige Sets zusammengebaut hat, wo er sagt, also diese Scheiße hier kostet dann auch noch 60 Euro und ist dann nicht mal voll zu Ende gebaut. Auch qualitativ und er hat sich, glaube ich, auch über dieses Lootbox-Modell aufgeregt, dass er teilweise gibt es ja schon so Booster-Packungen, wo du Lego-Figuren drin hast. Wo du nicht weißt, welche Lego-Mini-Figur drin ist und so Sachen. Ja. Und jetzt hat er eine Abmahnung bekommen von Lego, weil die gesagt haben, er hat in seinem Logo eine Noppe, die erinnert an die Lego-Bausteine. Und er wäre, sein Content wäre nicht, oder ne, man könne nicht mit in Einklang bringen, die Qualität. Aber auch die Werte von Lego. Ja, ja. Die Werte von Lego als Firma würden sich nicht in Einklang bringen lassen, weil mit seinen Inhalten. Man eventuell diesen Typen und seinen YouTube-Kanal mit dem offiziellen Lego verwechseln könnte. Dass man denkt, vielleicht ist er offiziell, weil der hat ja Noppen in seinem Logo. Im Grunde. Wie lange macht er das denn schon? Ja, ich glaube schon mehr als. Ja, das ist ja interessant. Und es gibt mehrere Fan-YouTuber, die alle sogar, du kannst von Lego sogar diesen Certified-Status bekommen, wo du einen Certified-Fan-YouTuber bist. Ja. Und er hatte den aber nie, weil die Annahme immer war, er ist zu kritisch. Er ist jemand, der halt auch mal sagt, nee, Lego ist kacke, aber ich baue so gerne deren Sets zusammen. Das ist so ein bisschen seine Krux. Ich würde gar nicht sagen, dass er gesagt hat, Lego ist kacke. Ich würde sagen, der ist an die Sache reingegangen wie ein echter Fan. Also genauso wie du ja auch mal deinen Fußballverein kritisierst, wenn die Scheiße bauen, hat er gesagt, ich finde die richtig geil, aber wie können die als eine Firma, die ich so geil finde oder deren Produkte ich so gerne nutze und verkaufe und mit denen ich so gerne baue, warum machen die öfters mal Mist? Also, er hat aber schon klar gesagt, dass sich Lego stark zurückentwickelt hat in den letzten Jahren. Ja, aber es ist ja Kritik als Fan sozusagen. Also es war jetzt keine bösartige Kritik. Aber er bezieht ja auch nichts von Lego. Doch. Für seinen Laden, weil sein Laden ist glaube ich, ein exklusiver Lego-Laden sogar genau, gewesen. Genau, ich glaube, nur Lego-Produkte verkauft, also größtenteils vor allem. Und er hat jetzt gesagt, pass mal auf, wenn ihr mich abmahnen wollt, dann scheiße ich einfach auf euch und macht aus seinem Lego-Laden jetzt einen Bausteine-Laden. Das fand ich die beste, also ich muss ehrlich sagen, ich fand das auch eine der besten Reaktionen aller Zeiten. Also so ganz ruhig. Der Typ macht nur Lego, ja, der lebt davon, der hat einen Laden, der hat sein komplettes Leben quasi der Marke Lego gewidmet und weil er sie jetzt halt ein bisschen kritisiert hat in den letzten Jahren, hat er das Gefühl, wird er deswegen abgemahnt und sagt dann einfach so, ja. Hey, wenn ihr sagt, dass ich mit euren Werten nicht konform bin, nee, ich sag eher, meine Werte sind zu hoch für euch und deswegen will ich mit euch jetzt nichts mehr zu tun haben. Ich verkaufe jetzt einfach ähnliche Produkte aus China und aus Polen und verkaufe auch in meinem Laden kein Lego mehr und mache auf meinem Kanal jetzt anderen Content. Ich habe jetzt gerade irgendwie einen der größten Kanäle, der hat ja Werbung für die gemacht. Also ist jetzt nicht so, als obwohl er Lego kritisiert, als würden die Leute seine Videos angucken und sagen, ja genau, scheiße, ich habe mir jetzt gerade ein 20-Minuten-Video angeguckt, wo jemand irgendwas zusammenbaut, das kaufe ich jetzt nie. Also im Gegenteil, also da waren Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, ich habe im letzten Jahr alleine wegen dir irgendwie Tausende von Euro ausgegeben für Lego-Produkte, weil du meine Leidenschaft wieder geweckt hast. Klingt ein bisschen nach so einer Lose-Lose-Situation, wo es beiden nach diesem Disput schlechter geht. Er kann nicht mehr Lego machen und Lego hat einen Werbekanal weniger. Er sagt halt, er ist sowieso auch Fan. Er meinte, es gibt unter diesen Rip-Off-Produkten durchaus welche, die qualitativ hochwertig genug sind. Er hat aber auch da noch Prinzipien. Es gibt nämlich so ein Rip-Off-Produkt auf China, die wohl groß sind, wo er gesagt hat, die nimmt er nicht. Die nimmt er nicht, weil sie aber die Sets von Lego 1:1 kopieren in billiger. Und das meint er, das ist eine Sauerei, das findet er nicht gut. Und das finde ich auch super. Ja. Der Typ hat wirklich tolle Werte und sagt jetzt aber, unter den Rip-Offs gibt es genügend, die gut genug sind und die stellt er vor. Und ganz so viel Sand zieht er die dann so alle ins Bild rein, weil er meinte so, er hat dann mehrere Sets präsentiert mit mehreren 1000 Steinen, die und alle zusammen kosteten 200. Und ich weiß, dass ein großes bei Lego mal gerne 500 kosten kann. Also ich finde das tatsächlich einer der dümmsten PR-Moves in YouTube-Geschichte auf jeden Fall. Auch insgesamt, ich habe nämlich jetzt schon andere Medien gesehen, auch außerhalb von YouTube, die darüber berichtet haben. Ich habe jetzt nur noch einen Twist gefunden. Ich weiß nicht, ob du davon schon weißt. Und zwar anscheinend, kann es sein, nach dem, was im Internet irgendwelche anonymen Leute rausgefunden haben, dass er die Situation vielleicht einfach nur missverstanden hat und dass gar kein sein Angriff von Lego gegen ihn war, weil er kritisch war, sondern er hat wohl tatsächlich versucht, dieses Noppenlogo als Bildmarke eintragen zu lassen. Ach so. Und Lego hat tatsächlich wohl einen Markeneintrag für einen Noppenstein. Und da muss man dann wohl im Urheberrecht beziehungsweise im Markenrecht dann auch mal eingreifen, wenn jemand versucht, eine ähnliche Marke sichern zu lassen und zu sagen, nein, das wollen wir nicht, aus Angst, dass sie eventuell sonst ihr eigenes Markenrecht verlieren. Und dass sie das halt dann direkt mit einem Anwalt gemacht haben, anstatt ihn einmal zu schreiben, so, hey, sorry, kannst du das lassen? Das ist ein bisschen affig, ein bisschen blöd. Normalerweise aber hast du ja einen PR-Kontakt, der dann den ranschreiben kann. Aber weißt du, was die cleverste PR-Masche der letzten Jahre war? Nein. Dass Sky uns angeschrieben hat, um zu fragen, ob wir für der Pass gerne Hashtag-Werbung bei uns machen wollen. Das haben wir am Anfang getan, weil hoffentlich habt ihr das mitbekommen. Wir möchten auch noch Hashtag-Werbung machen für den Podcast ohne richtigen Namen. Es ist kein Porno, so genauso wie wir nicht nur lästern oder Eddie nicht genug lästern, ist das kein Porno, sondern drei Männer. 90% Porn für die Ohren. Schon, Porn für die Ohren, sehr gut. Das war diese Folge Lästerschwestern mit unserem neuen Lieblingsgast. Ich will noch einmal den Link nennen für den Pass-Hashtag-Werbung. Das ist bit, also bit.ly/derpass2 als Zahl. Tut das. Tschüss, Eddie, es war wundervoll. Ja, vielen Dank fürs Einladen. Gerne wieder. Ja, ich würde sagen, vielleicht hauen wir noch eine gute Nachricht am Ende raus, einfach nur so als kleines Mini-Update. Der Upload-Filter mit den ganzen Artikel 13 und so weiter scheint jetzt erstmal auf Eis zu sein. Das wollen wir am Ende nochmal einmal mit reinhauen, weil die ganzen Länder gesagt haben, nö, das wollen wir nicht. Unter anderem Deutschland, die das Ding erst mit angestoßen haben. Es ist so, Politik ist toll. Das finde ich schön, dass wir auf so einer positiven Note enden.